Ich denke, das muss man dann auch strukturieren. Also einerseits gibt es ja, was weiß ich, diese Arbeit der philosophischen Religionskritik Deutschland, erste Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die ist auch insofern wirklich interessant, weil es in dem, was die stark machen, also die Religionskritiker, geht es ja tatsächlich ihnen darum, das Selbstbewusstsein zu stärken. Also tatsächlich, der Mensch schafft sich selber. Ja, das ist so die Kernthese. Ja. Also all dieses Religiösen, das behindert schlicht nur. Und die hatten tatsächlich so im Kopf, ja okay, wenn die Leute das richtige Bewusstsein hätten, dann würden die auch schon richtig handeln. Ja. Also ich habe es ganz grob gesagt. Das andere ist, dass es, und da würde ich dir widersprechen, wird, dass es ja sehr wohl, auch im Protestantismus, sehr wohl immer im Rahmen von Religiosität Handlungsanweisungen gab, die zeitweise sehr wohl revolutionär sein können. Also selbst der amerikanische Bürgerkrieg oder die Ursachen des amerikanischen Bürgerkriegs, also Sklavenbefreiung, die Leute, die das gefordert haben, waren zutiefst religiös, Protestanten in der Regel. Ja? Also es kommt darauf an, okay, wie interpretiere ich das? In Südafrika gab es noch Ende des letzten Jahrhunderts sehr starke protestantische Bewegung, die sehr wohl auch im Nationalkongress oder in der SWAPO heftig mitgemischt haben. Also nicht unten, da muss man aber gucken, okay, wie weit geht das? Wie weit kann das überhaupt gehen? Ja? Also, das wär, also ein relativ realistischer Blick, was geht innerhalb von bestimmten Weltvorstellungen und Weltdeutungen, und das ist Religion zunächst mal, ja? Was geht da überhaupt? Und da im Gegensatz, das ist heute ein bisschen untergegangen bei Luther, der immer die Obrigkeit betont. Den einzigen Aufstand, den er gegen die Obrigkeit macht, ist sein eigener. Und alles andere ist nicht zulässig. Ja? Also in deinem kurzen Skript schreibst du ja, okay, der muss ja erstmal davon überzeugt werden, dass die Reichsstände auch Obrigkeit sein. Und so richtig geglaubt hat das im Übrigen nie. Ja? Nee. Und also die jetzt bewaffnet gegen den Kaiser auftreten, das war dem zutiefst peinlich. Ja, ja, das. Und die Fürsten winselten rum, Herr Luther, wir sind doch in diesem Sinn, verstehst du, das Reich ist nicht einfach die so haben den Haus ganzen mit dem Chef. Wir sind doch auch Obrigkeit, hat Philipp von Hessen und so gejammert, also, aber schon ganz mürrisch zugestimmt hat, aber um Rechtlichkeit war ja zwischen Dinge willen, als dass es geglaubt hätte. Ja gut, er hat ja auch zugestimmt, dass Philipp von Hessen zwei Frauen haben darf. Aber das hat er aber sicher auch nicht gern gemacht. Nee, das hat er beides nicht gern gemacht, aber das liegt nun auch an der merkwürdigen Person von Luther. Aber also da ist er ganz strikt Römerbrief, aber gegen die Juden, ja, im selben Schriftstück, ja, steht die Rechtfertigung für kirchliche Kreise, warum man die Juden gefälligst sich umzubringen hat. Ja. Eine halbe Seite weiter. Und also das ist ja echt merkwürdig, was der Luther draus macht. Ja. Und das ist tatsächlich schlicht, um so einen Containerbegriff zu nehmen, konterrevolutionär, auch in seiner Zeit. Ja, ja, ich würde mega revolutionär sehen, aber das führt zu weit.